Sohn. Du schläfst und hörst mich nicht. Geh in Ruhe und schlaf verred. Ich höre dich, schlimmer Albe. Was hast du meinem Schlaf zu sagen? Gemahn sei der Macht, der du gebietest, bist du so mutig wie die Mutter, die ich mir gebar. Gab mir die Mutter Mut, nicht mag ich dir doch danken, dass deine List sie erlag. Mein Sohn, hasse die Frohen, mich lustfreien, leidbelasteten liebst du so, wie du seist. Bist du kräftig, kühn und klug, die wir bekämpfen mit mächtigem Krieg? Schon gibt ihnen Not unser Neid, der einst den Ring entriss, fortan der wüten Räuber vom eigenen Geschlecht, ward er geschlagen an den Weltern verloren, Macht und Gewalt mit der Götter ganzer Sippe. In Angst ersieht er sein Ende, nicht ihn fürcht ich mehr, allen muss er mit allen. Erben die Welt, will ich mich nicht in deiner Treu. Teilst du meinen Grab und Grimm, und ein Speer zerspäht in der Welt. Der Fafne den Wurm im Kampfe gefällt, und kindisch den Reif sich heran, jede Gewalt hat er gefunden. Walhalt und Nibelheim neigen sich ihm an dem furchtlosen Helden. Er nahm selbst mein Fluch, wenn ich Kende des Ringes wird, zu nichts nützt er die neidlichste Macht. Lachend in Liebe der Brunst brennt er liebend dahin, ihn zu verderben taugt uns nun einzig. Schläfst du, Hagen, mein Sohn? Den goldenen Ring, den Reif, gilt zu ringen. Ein weises Weib liebt die Welt und so lieb. des Rheines Töchter. In Wasserstiefen einst mich betört, zurückzugeben den Ring. Verloren ging mir das Gold, keine List erlangte es je. Drum ohne Zögern ziel auf den Reif. Ich zaglose zeigt ich mir ja, dass wieder Heldenhart du mir hieltest. Zwar stark nicht genug, in Wurm zu bestehen, was allein die Welt umbestimmt. So zähren hast doch, erzog ich Hagen, er soll mich nun rächen, den Ring gewinnen, ihm Felsung und Wotan zum Hund. Hey!